Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Fünftes Buch: Imperialismus und Impressionismus. Vom Deutsch-Französischen Krieg bis zum Weltkrieg. Willkommen zur 127. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Heute ist wieder einmal der erste Teil einer Doppelfolge zu hören. Der laufenden Hörerschaft sei daher die leicht verkürzte Route anempfohlen. Als Sendungsgast darf ich diesmal wie nächstens Christian Reder begrüßen. Dada. Die geschichtliche Bedingtheit des Rationalismus hat der Dadaismus instinktiv erkannt, als er ihn in einem seiner Manifeste als bürgerlichen Bluff bezeichnete. Dada heißt in der Kindersprache so viel wie Steckenpferd. Etwas anderes war dieses neue Kunstprinzip allerdings auch nicht. Es hat seine klassische Formulierung in dem Ausspruch Moravagins, des Helden eines dadaistischen Romans, gefunden. La vie est une chose vraiment idiot. Dies zu dokumentieren, war aber auch schon vielen vordadaistischen Kunstleistungen restlos gelungen. Und überhaupt kann man im ganzen Expressionismus, trotz der dicken Wolke von Tumult, die er um sich verbreitete, nicht gut eine neue Richtung erblicken. Er war revolutionär nur in der Attitüde. Er ersetzte einfach das Im durch ein Ex, wie die Romantik bei aller ihrer überschärften Polemik gegen den Klassizismus doch nichts als eine seiner Spielarten war, so war der Expressionismus in Wirklichkeit nur eine impressionistische Spezialität, keine Geburt. Bloß die unvermeidliche Selbstauflösung des Impressionismus und in der Mehrzahl seiner Werke die verlottete Karikatur des Impressionismus. Mit der Romantik hat auch dies gemeinsam, dass das Stärkste an ihm das Programm war. Der rabiate Entschluss, es jetzt einmal gerade umgekehrt zu machen, ist aber, so erfreulich er auf alle Fälle ist, für sich allein noch nicht schöpferisch. Und wenn eine Richtung statt mit der Neuerung der Poesie, mit der Revolutionierung der Poetik, der Dialektik der Kunst anfängt, entsteht immer nur Literatur. In dieser vorlauten und sterilen Opizerei ähnelte der Expressionismus der ersten schlesischen Dichterschule in seinem spektakulösen Geballe, das Leidenschaft durch Lärm ersetzte, der zweiten, während sein journalistischer Hang, die Kunst durch Polemik und Soziologie zu verdüstern, an das junge Deutschland erinnerte. Und dass er noch viel kurzlebiger war, dürfte seinen Grund darin haben, dass ihm versagt war, was den Jungdeutschen immerhin noch einen Schimmer von pittoreskem Suggestionsreiz verliehen hatte, das Martyrium der Unterdrückung. Es war vielleicht noch nie da, dass eine geistige Strömung, die eine ganze Jugend erfüllte, so vollkommen verpufft ist, gar keine Spuren hinterlassen hat. Die Knappheit der Form, erwirkt durch den militärischen Geist des Weltkriegs, war ebenfalls nur äußerliche Geste. Durch Artikel weglassen, Inversionen, halsbrecherische Ellipsen glaubten die Expressionisten Konzentration zu erzeugen, erreichten aber nur eine Art Telegrammgeschwätzigkeit. Auf sie gilt im Höchstmaß, was Nietzsche schon viel früher konstatiert hatte. Der Ton, in dem die Jünglinge reden, loben, tadeln, dichten, sei zu laut und zwar zugleich dumpf und undeutlich wie der Ton in einem Gewölbe, der durch die Leere eine solche Schallkraft bekommt. Weiter Nietzsche. Die Angst, man möchte ihren Figuren nicht glauben, dass sie leben, kann Künstler des absinkenden Geschmacks verführen, diese so zu bilden, dass sie sich wie toll benehmen. Mit dem Stichwort Geist trieben sie einen ähnlichen Unfug wie das junge Deutschland mit dem Zeitgeist. Nun spricht aber niemand mehr von Geist als der Geistlose, niemand mehr von der Natur als der Naturfremde. Ist es vorstellbar, dass Bruegel und Rabelais sich Naturalisten genannt hätten und Nietzsche den Geist nicht verachtet hätte? Hingegen wird die rousseausche Rückkehr zur Natur nirgends begeisterter gepredigt als in den dekadenten Pariser Salons und die naturalistische Bewegung der 80er Jahre in Berliner Bierkellern und Mansarden geboren. Und ebenso war der infantile, undisziplinierte Dilettantismus der Expressionisten von nichts weiter entfernt als von echter Geistigkeit. Die Katastrophe des Dramas. Auf dem Bühnengebiet vollzog sich durch den Expressionismus die Katastrophe des Dramas. Sie kündigt sich bereits in den Komödien Shaws an, der in der Geschichte des bürgerlichen Schauspiels ungefähr dieselbe Rolle spielt wie Euripides innerhalb der Entwicklung der griechischen Tragödie. Sie äußert sich bei beiden als Auflösung der geschlossenen Theaterform in Philosophie, Psychologie, Essay, Diskussion, in Ambivalenz, Ironie, Tragikomik, Relativismus. Auch Euripides bringt ganz scheuisch die sokratische Dialektik, die Rednertribüne, die Frauenemanzipation, die soziale Frage aus Theater. Im Symposion wird erzählt, dass am Schluss alle betrunken unter den Tisch fielen. Nur Sokrates, Agathon und Aristophanes seien noch munter geblieben und Sokrates habe den beiden Dichtern bewiesen, dass der Tragödienschreiber und der Komödienschreiber ein und dieselbe Person sein müsse. Sie hätten ihm aber nicht mehr ganz folgen können und seien ab und zu eingenickt. Euripides aber, der nicht dabei war, hat ihn verstanden und diese Kunstgattung tatsächlich geschaffen. Der Zusammenbruch des Theaters pflegt sich fast immer noch in einer zweiten Richtung zu vollziehen, und zwar in der entgegengesetzten. Es dissoziiert sich zur leeren Bilderreihe, zum Ausstattungsrummel und primitiven Schaustück. Auch dies hat sich beide Mal ganz parallel vollzogen. Dem Kino und der Revue entsprechen in der Antike die Gladiatorenspiele und die Naumachien, bei denen auf der unter Wasser gesetzten Arena Tausende von Seeleuten und Ruderern einander Monstre-Schlachten lieferten. Dass die uns gemäße Theaterform der Zirkus ist, hat der geniale Instinkt Reinhards schon vor Jahren erkannt. Der Expressionismus jedoch befindet sich bereits jenseits des Dramas, im Monodram, dessen Schauplatz die Seele des Helden ist. Mit anderen Worten, in der reinen Lyrik ja überhaupt außerhalb der Kunst, indem er prinzipiell nur Typen vorführt, was die Aufgabe der Wissenschaft ist. Der Mörder ist Untersuchungsobjekt der Jurisprudenz, der Wahnsinnige Darstellungsgegenstand der Psychiatrie, der Mensch Thema der Philosophie, wie der Affe in die Zoologie gehört. Während die Kunst niemals mit Typen zu tun hat und sogar, man denke an Busch oder Andersen, Tiere individualisiert, hingegen in ihren Gipfelschöpfungen Individuen zu Typen erhöht, was etwas ganz anderes ist. Der Grund für den Zusammenbruch des Theaters, der auf seine Weise ebenfalls ein Sturz der Wirklichkeit ist, liegt allemal in dem Versiegen der Naivität, des kindlichen Ernstes im Spiel. Man spielt nicht mehr die Dinge, sondern mit den Dingern. José Ortega, Professor für Metaphysik an der Madrider Universität und Führer des jungen Spanien, sagt in einem sehr geistvollen Buch, El tema de nuestro tempo: Nie zeigt die Kunst ihre magische Gewalt schöner als in ihrer Selbstverspottung. Denn durch die Geste, mit der sie sich ausstreicht, bleibt sie Kunst. Und Kraft einer wunderbaren Dialektik wird ihre Verneinung, ihre Bewahrung und ihr Triumph. Das ist prachtvoll gesagt, aber es lässt sich doch nicht leugnen, dass der Verfall der Kunst einsetzt, wenn sie anfängt, sich zu durchschauen. Hierin erinnert der Expressionismus übrigens wiederum an die Romantik. Ortega geht aber noch weiter. Er verkündet das Prinzip der Enthumanisierung der Kunst. Die Neuen, sagt er, haben jede Einmischung des Menschlichen in die Kunst für tabu erklärt. Was bedeutet dieser Ekel am Menschlichen in der Kunst? Ist er Ekel am Menschlichen überhaupt, an der Wirklichkeit, am Leben? Oder sollte er etwa das gerade Gegenteil sein, Achtung vor dem Leben und der Widerwille, es mit der Kunst verwechselt zu sehen, mit einer so subalternen Sache wie der Kunst? Wiederum sehr schön gesagt. Aber vom subalternen Standpunkt des Künstlers ist es die Bankrotterklärung der Kunst. Selbstmord der Kunst. In der Tat scheint die tiefe Wurzel des Futurismus die Entfesselung einer Art Selbstmordinstinkt gewesen zu sein, und zwar auf sämtlichen Kunstgebieten. Wenn die Atonalen erklärten, dass die Melodik nicht mehr an die Harmonik gebunden sei, die Jazzband Kuhglocken, Autohupen und Kindertrompeten als Instrumente einführte und der Stepp den Tanz ins idiotische Schreiten auflöste, wenn die absolute Plastik bloß noch den Rhythmus eines Objekts und der Kubismus lediglich geometrische Formen zu gestalten wünschte, die absolute Malerei nur das gegenstandslose Gemälde und der Konstruktivismus nur Ingenieurbauten duldete, und wenn Stillleben aus Draht, Rädern, Holzdeckeln, Tuchfetzen und Zeitungsausschnitten zugleich ein Sinnbild der allgemeinen Verpowerung des Daseins die Ausstellungen schmückten, so hatte das allemal dieselbe Pointe. Es wurde bereits bei mehreren Anlässen betont, dass die Malerei fast immer sowohl der früheste wie der stärkste Ausdruck des Zeitgefühls ist, und so verhielt es sich auch diesmal, weshalb der malerische Expressionismus nicht so einfach abgetan werden kann wie der literarische. Was er wollte, ist ziemlich klar. In einer Programmschrift »Einblick in Kunst« sagt Herwart Walden: Wir empfinden Musik, aber können sie nicht verstehen. Sie bewegt uns, sie zwingt uns, aber sie sagt nichts aus. Sie erzählt uns nichts. Nur so ist auch die Malerei zu verstehen. Wir haben in der Welt der Tatsachen nie diese Töne gehört, diese Verbindung der Töne. Warum müssen wir die Verbindung der Farben und Formen gesehen haben, damit wir bewegt oder gezwungen werden? So fühlen Künstler, die den Ausdruck, die Expression statt des Eindrucks der Impression geben. Der Künstler hat ein Bild zu machen und nicht einen Wald. Es ist ferner Angelegenheit des Ochsen, einen Ochsen zu schaffen und nicht Angelegenheit des Malers. Der Herr Kritiker findet ein Bild schön, wenn es ihn an Rembrandt erinnert. Ein Bild ist aber nur schön, wenn es überhaupt nicht an ein Bild erinnert, sonst ist es nämlich eine Abbildung. Diesem Bildersturm fiel auch die Perspektive zum Opfer. In der Tat hat man jahrhundertelang übersehen, dass die Gesetze der neuzeitlichen Malweise durchaus nicht den Charakter kanonischer Gültigkeit beanspruchen dürfen, den man ihnen als ganz selbstverständlich zusprach. Sie sind nur unter der willkürlichen Voraussetzung bindend, dass ein Gemälde für den Standpunkt eines einzigen Betrachters da sei, als dessen Illusion. Dies ist die Optik der fotografischen Linse, des Guckkastentheaters, des Theaterrealismus, eben jener Kunstform, die wir als repräsentativ bürgerlich erkannt haben. Die vorperikleischen Griechen malten noch hintereinander befindliche Figuren übereinander und gleich groß. Die Ägypter stellten auf ihren Reliefs auch das Zeitliche nacheinander dar, und dasselbe hat bekanntlich der Expressionismus versucht. Da es eine absolute Gleichzeitigkeit ja gar nicht gibt, so trägt er keine Bedenken, diese Erkenntnis umzudrehen und zwei ungleichzeitige Ereignisse auf dasselbe Bild zu bringen. Er ist also gewissermaßen die gemalte Relativitätstheorie. Auch die seltsame Hartnäckigkeit, mit der er überall den schrägen und krummen Linien den Vorzug gab, sodass seine Landschaften und Stadtansichten den Eindruck verwackelter Fotografien machten, hängt wahrscheinlich mit der Relativitätstheorie zusammen, durch die ja das Parallelenaxiom und die ganze euklidische Geometrie aufgehoben wird. Infolgedessen befindet sich auch bei ihm die Häuserfront immer knapp vor dem Einsturz und überhaupt der ganze Raum in einem Aufruhr gegen die Ebene und die Gerade. Er malt auch mit Vorliebe abgespaltene Teilvorstellungen, die eine rätselhafte Sonderexistenz führen und in die Realität eingesprengte, unverständliche Symbole und koordiniert unbedenklich Konkretes und Imaginiertes, sodass ein Bild den Eindruck einer buckligen, okkulten Traumwelt macht. Er ist also gewissermaßen die gemalte Psychoanalyse. Die Entwicklungsgeschichte der modernen Malerei kristallisiert sich um ein großes Hauptthema, die Darstellung der Bewegung. Dieses Problem beherrscht die gesamte Gemäldekunst von Rembrandt bis Marc. Die Renaissance sucht noch keine Bewegung. Sie kennt nicht einmal das Problem. Die Barockkünstler sind die ersten, die die Bewegung abzubilden versuchen, und zwar auf die einzig mögliche Weise durch Undeutlichkeit. Der Klassizismus schraubt sich gewaltsam wieder zum starren System zurück und erweist sich hierdurch als retrograd und ein wahres Malheur in der modernen Entwicklung. Der Impressionismus nimmt das Problem mit der höchsten Energie wieder auf. Uns erscheinen seine Bilder selbstverständlich, aber einem Menschen der 80er Jahre hat sich vor einem Stück wie etwa der Ballettprobe von Degas buchstäblich alles gedreht. Wie auch uns noch ein Gemälde wie Severinis prachtvoller Pan-Pan-Tanz, ein Standardwerk des Expressionismus, richtiger des Hochimpressionismus, in Drehkrankheit versetzt. Beim Impressionismus unterscheidet sich jede spätere Phase von der vorhergegangenen durch ein Plus an Mobilität des Sehens. Die Optik seiner Monet-Phase zum Beispiel verhält sich zu der des Ancien-Regime, etwa wie die mechanische Wärmetheorie, die das Phänomen der Wärme als blitzschnelle Bewegung kleinster Massen auffasst, zu der Phlogiston-Theorie des 18. Jahrhunderts, die sich den Vorgang der Erwärmung durch Hinzutritt des Wärmestoffs erklärt. Eine zweifellos viel statischere, sozusagen gemütlichere Vorstellung. Der Expressionismus aber entspricht der neuen Atomtheorie, die überhaupt nicht mehr an Massen glaubt, sondern bloß an dynamische, man kann fast sagen, überirdische Ladungen. Dass er nicht zufällig der Zeitgenosse des Kinematographen, der Aviatik, des Gaskrieges, des Radiums ist, von dem man sagen kann, dass es das realisierte Perpetuum mobile vorstellt, bedarf keiner weiteren Erläuterung. Irgendwo, wie sich dies vollziehen wird und kann, vermögen wir noch nicht zu begreifen, lauert hier die Auflösung der Malerei. Lieber Herr Professor Reder, vielen herzlichen Dank fürs Lesen zunächst. Haben Sie zu Egon Friedell persönlich einen Bezug? Ja, eigentlich einen sehr zentralen, weil ich in Studentenzeit, erst in der Spätphase, Politikwissenschaft in Wien studiert, in den 60er Jahren, und sicher über damalige Künstlerfreunde ist mir der Friedell, die Kulturgeschichte der Neuzeit, in die Hände geraten. Und das war das, was ich schon seit der Schulzeit mir gewünscht habe, einmal eine sorgfältig formulierte, sagen wir mal in heutiger Sprache, essayistische, gedankenreiche, moderne Geschichte. Diese Zusammenhänge habe ich trotz Politikstudium nie vorgesetzt bekommen, sozusagen. Das war sogar ein damals ganz wichtiges Buch. Auch als Junger hat man erkannt, die extreme Subjektivität und das ständige Urteilen des Friedell. Das war aber durchaus belebend, selbst wenn sicher vieles überholt ist. Auf das können wir ja vielleicht noch zu sprechen kommen. Aber dann habe ich natürlich schon nachgeforscht und kenntnisreichen Leuten gesprochen. Auch diese letztlich bizarre Figur als Kabarettist und Journalist und Autor und vielfältiger Nachtvogel sozusagen, Trinker etc., dass der mit einer dermaßen stupenden Bildung in nicht gerade als Lebenswerk, aber in überschaubarer Zeit ein solches Mammutwerk hingelegt hat, hat mich angespornt und schwer beeindruckt. Das wäre in aller Kürze das Positive zu Friedell. Ich habe seither eine ziemlich reichhaltige Bibliothek angelegt über solche Überblickswerke, Gesamtgeschichten, lese ich auch viel. Mir ist beim Einstimmen untergekommen ein Buch, das ich auch erst eher spät entdeckt habe, das ein paar Jahre nach der Kulturgeschichte von Friedell erschienen ist, vom Ernst Gombrich, eine kurze Weltgeschichte für junge Leser. Das kann ich auch erwachsenen Lesern empfehlen. Das ist eine unglaubliche Geschichte, auch wieder durchaus im Sinne, so weit über Friedell hinausreichend, vom Beginn der Welt an, auf wie viele Seiten sind es, auf 300 Seiten Weltgeschichte darzustellen, hat mich schwer beeindruckt. Ich habe mir gemerkt, dass er das als ganz junger, gerade glaube ich absolvierter Kunstgeschichte-Student in Wien per Zufall für den Verlag geschrieben hat, in wenigen Wochen. Ich habe jetzt mal nachgeschaut, er hat pro Tag ein Kapitel geschrieben. Also erstens die Parallele zum Friedell, eine stupende Bildung, die ich, obwohl ich 30 Jahre auf der Universität tätig war, mühsam finde, auch in mir selber kaum. Gombrich, ganz ein anderer Typ, später ein weltberühmter Kunsthistoriker, schafft in wenigen Wochen ein bis heute aufgelegtes, in x Sprachen übersetztes Buch über Weltgeschichte von der Urzeit bis in die Gegenwart. Das imponiert mir schon sehr als Erinnerung, was Allgemeinbildung sein könnte. Und Allgemeinbildung hat schon sehr viel mit Geschichtswissen zu tun, in meinen Augen. Die in meinen Augen auch eine Kulturgeschichte sein muss, was ich wiederum bei Friedel schätze oder bei Gombrich schätze und bei zu dürren Historikern, die oft Kultur völlig auslassen, Kunst völlig auslassen, Literatur völlig auslassen und weiterhin sozusagen nur auf politischen Fakten aufbauen, das auch in der Jetztzeit vermisse. Also dieses ausgreifende, essayistische Kulturgeschichte schreiben, versuche ja ich auch in diversen Beiträgen und knapperen Büchern. Das fehlt mir eigentlich in meiner Generation. Ich lese zum Beispiel sehr viele englische Autoren, englische Geschichte. Das ist immer stark essayistisch geprägt, immer fast durchwegs mit Querbezügen zur Literatur, zu bildnerischen Künsten und so fort. Kann ich Beispiele sagen, da sehe ich Friedel oder jetzt den zitierten Gombrich als interessante Wiener Figuren. Um ganz in die Gegenwart zu springen, mir ist der Peter Kubelka als jetzige Parallele dazu eingefallen. Ob er das gern hört, weiß ich jetzt nicht, wir kennen uns gut. Ich habe gerade einen eindrucksvollen Film über ihn gesehen im Gartenbaukino, den ich empfehlen kann, der 4 Stunden dauert und sozusagen seine ganze Lebensphilosophie abbildet, der wiederum als Assoziation zu Friedel, als weltbekannter Avantgarde-Filmer und sehr berühmter Koch, sozusagen eine sehr eigensinnige Welterklärungsansätze hat. Ich habe einen Text mit ihm gemacht in einem Buch von mir, wo er kategorisch vom Finden ausgeht für alle Kulturleistungen. Also das erste Kunstwerk ist ein gefundener Stein, den man als Amulett verwendet. Hat er bei mir in einem Buch ausgeführt. Nahrung beginnt mit Finden von Bären oder von Tieren. Also sehr, sehr viele ganz essentielle Leistungen beginnen nicht mit Gestalten und Grübeln und Nachdenken, sondern mit Finden. Das ist sozusagen ein Kern des Peter Kubelka'schen Weltgebäudes, über das man sehr viel nachdenken kann. Und da verzeihe ich dem Friedel viele heute fehlerhaft oder oft ärgerlich erscheinende schnelle Urteile, die er fällt über Kunst und so fort. Er versucht auch solche kühnen Behauptungen aufzustellen. Punkt. Eine andere Assoziation ist mir eingefallen, wenn er gerade gestorben ist, ist der gute Reich Ranicki. Der, komisch weiß mich auch, irgendjemand an Friedel erinnert hat, den ich ja nicht optisch von mir habe, weil das für mich so exemplarischer, etwas für mich überholter, aber interessanter Prototyp für eine Behauptungskultur ist. Der Reich Ranicki hat ununterbrochen behauptet, ähnlich wie der Friedel. In meinem eigenen Denken und in meinem Schreiben geht es mir ganz gegenteilig immer um eine Kultur der Frage. Ich habe sehr wenig Behauptungen aufgestellt in doch relativ vielen Texten. Mich interessiert das Fragen mehr, Fragen neu zu formulieren und eine gewisse vorsichtige Behauptungen aufzustellen. Das ändert aber nichts, dass ich einen Respekt für solche Behauptungskünstler habe. Das sind dann immer Anhaltspunkte, an denen man sich reiben kann, die markanter sind wie die leisen Fragen. Das führt fast zu einer heutigen Kulturkritik. Leise Fragen gehen in Medien unter, sogar in irgendwelchen Wahlkämpfen muss man, jeder muss was behaupten. Also sozusagen, es ist die Behauptungskultur sicher seit langem am stärkeren Ast. Ich zähle mich eher zur leisen Fragekultur. Einen Unterschied, den ich zum Behaupter Marcel Reich-Ranicki sehen würde, ist, dass Friedel eine große Selbstironie hatte, die ich bei vielen Behauptern eigentlich nicht finden kann. Ich meine, ich habe schon ein bisschen hineingelesen wieder, dem würde ich zustimmen. Auch allein den Text, den wir da besprechen, der mündet ja immer wieder in einem ziemlich schroffen Antimaterialismus, in ziemlichem, ich sage einmal, Geseisel um die Seele, mit dem Begriff Seele, mit dem bei allem Respekt, ich mir irgendwo schwer tue. Mir genügt dann eigentlich Geist und Lebendigkeit als Beschreibung des lebendigen Körperlichen. Zugleich habe ich irgendwelche Statements von ihm in Erinnerung, dass er das Leben sehr wohl als Spiel sieht. Das ist eine interessante Kontraposition. Also das Leben als Spiel, das fällt mir dann Duchamp ein oder solche Geister des 20. Jahrhunderts, das passt bei mir nicht mit seinen religiösen Ansätzen zusammen, die ich da immer wieder aufspüre. Weil Religion als Spiel ist für mich keine Religion. Da bin ich als gelernter Ministrant etwas ratlos. Da beruft er sich auf diese Absichtslosigkeit, dieser berühmte Satz, die Lilien auf den Felde, sie produzieren nichts, sie tun nichts und Gott ernährt sie doch und die Vöglein im Walde. Ich meine, ich glaube, er bezieht sich auf Mönche und das finde ich alles ganz sympathisch, was übrigens der Sloterdijk, den ich doch auch viel lese, auch ununterbrochen tut. Da sehe ich auch eine Parallele der Revolutionen auf die abendländische Mönchskultur seit der Frühzeit zum Teil zurückführt. Also auch wieder so ein Beispiel für über 1000 Jahre hinweg springende Analysen und Behauptungen und Fragen, die aber auch beim Friedel vorkommen. Der Friedel, das kann ich mir schon noch vorstellen, weil ich irgendwie in den Künstlerkreisen der 60 Jahre erwachsen geworden bin, wo das schon noch ein Anflug dieser Friedelschen Szenerie in das Café Central war. Unglaublich vielfältige Leute von Karl Kraus rauf und runter, die gekämpft, gestritten, debattiert haben. Das habe ich in den 60er Jahren in Wien auch noch sehr prägend miterlebt. Dieser Austausch, der dann dieses nicht in Disziplinen einordnbare Aktivistische erzeugt hat. Das ist, geht sicher bis zum Musil und sozusagen dieses philosophisch-essayistische, keine gedanklichen Grenzen anerkennende Arbeits- und Lebensmuster. Das braucht aber gewisse dichte Sozietäten. Das, glaube ich, schafft der Einzelgänger nicht so leicht und der in der Provinz Isolierte nicht so leicht. Das ist urban, das finde ich auch signifikant für Friedel und Co., dass sie da explizit urbane Existenzen waren, die auch, zum Beispiel, wenn ich mir denke, den hyperstrengen Karl Kraus, und der hat offenbar den Friedel durchaus akzeptiert, wenn der Kabarett gespielt hat und vielleicht einmal schwächere Artikel geschrieben hat. Immer. Das erfreut mich immer, wenn brutales Urteilen, und für das ja der Kraus berüchtigt blieb, dann das doch zulässt, sozusagen, offenbar in der Sozietät, dass das über nicht überall mit gleicher Härte zur Richtung Vernichtung gehen muss. Das ist aber schon auch immer ein, man könnte es umdrehen, das ist dann eine Behauptungskultur in einem anderen Sinn, wo sich jeder behaupten muss. Also die gesprochene Behauptung ist die eine Sache und das sich selbst behaupten in Vielfältigkeit wäre sozusagen eine Kehrseite dieser Beobachtung. Wie verhält sich der Friedel im Verhältnis zu seinen Zeitgenossen? War so ein ganzheitlicher Ansatz und vor allem so ein ganzheitlich und subjektiver Ansatz damals verbreitet oder ist er damit eher allein gestanden? Also bitte ganz kategorisch ist schon die Katastrophe des Ersten Weltkrieges mit den entsetzlichen Opfern und Verdun und Gaskrieg und so fort und Zerbrechen der gewohnten Staatsformen. Das hat diese ganze Generation sicher fundamental erschüttert. Und da ist sehr viel dann interessant Konstruktives herausgekommen aus dieser Urkatastrophe Europas, wie das der George Kennan genannt hat. Das ist ein guter Begriff. Also aus dieser Katastrophe sind ja diese offenbar intellektuell doch sehr lebendigen, sich davor vorbereiteten 20er Jahre entstanden, in denen der Friedel geprägt wurde. Aber noch einmal, was ich kurz zurück zum Gombrich, der war ein arbeitsloser Kunsthistoriker und dann schreibt dieses vorher zitierte Buch, das war sein erstes Werk, also als 20-Jähriger. Das war, glaube ich, einer seiner größten Bestseller, weiß ich es nicht genau. Aber das zeigt, was da für eine eine Neugier auch da war. Das waren ja nicht irgendwelche Dutzend Studenten wie wir, sondern die haben ja mit 25 bereits unheimlich viel aufgesaugt gehabt, muss ich unterstellen. Also auch an Wissen, obwohl alle niemand da Geld hatte und Bücher genauso teuer waren wie später. Die sind ja nicht jahrelang in Bibliotheken gesessen. Das war schon, glaube ich, der ständige Gesprächsfluss mit Freunden. Das habe ich ja in den 60er Jahren auch noch irgendwo erlebt. Ich sage es ein bisschen spitz, ich habe auch in Kaffeehäusern wie mit Künstlern, ich glaube, mehr gelernt wie in 5 Jahren auf der Universität, sage ich etwas übertrieben vielleicht, aber an Querverbindungen jedenfalls, das war vollkommen unüblich, dass man auch von diesem akademischen Duktus damals abgewichen ist. Wenn ich kurz zurück, was ich da gelesen habe, zu seinen, dass er interessanterweise habe, das ist ja bei mir jetzt fast 50 Jahre her, dass ich den Friedel damals gelesen habe, oder 45, immer bis heute gemerkt, dass er ein frenetischer Impressionistenfreund war und alles andere nicht verstanden hat. Das haben wir ja danach gelesen wieder. Das erinnert an die Haltung irgendwelcher Zeichenlehrer der 50er Jahre. Das ist mal so nichts Fremdes von der Generation der Lehrer zum Beispiel oder auch der Eltern, dass diese immer unverständlicher werdende moderne Kunst auf großes Unverständnis gestoßen ist. Man hat ja Schönberg ausgebuht in der gleichen Zeit. Also das ist beim Friedel bei aller seiner Bildung auffällig, dass er sozusagen nach dem Impressionismus mit sorgfältigster polemischer Argumentation nichts mehr gelten lässt, was natürlich im Rückblick absurd ist und nur zeigt, dass er auch seine ganze Kritik ist ja, ich habe mir oft gedacht, ob er das wirklich ernst gemeint hat. Vielleicht hat er das auch ironisch und witzig gemeint. Das muss man vielleicht nicht alles eins zu eins nehmen, was er da gegen Futuristen und Expressionisten und von sich gibt. Das ist ja eine ganze Kette von Polemik, die man durchaus heute noch lesen kann, um zu eigenen Gedanken angeregt zu werden. Aber ich meine, zum Beispiel in Erinnerung, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist als erstes modernes Museum von Rang ist das Museum of Modern Art in New York, ich glaube im Jahr 1928 aus Kleinanzellen gegründet worden. Also in Friedels Zeiten war das rund um die Schau und ein paar Sammler das erste moderne Museum. Das Wiener war ich bei der Öffnung dabei. Das moderne Museum ist 1962 in meinem Matura-Jahr eröffnet worden, also eine Generation später. Also das nur zur Erinnerung, wie diese Moderne des Expressionismus und der Klassik, wie wir heute sagen, die der Friedel da beschreibt, in keinster Weise zum Alltag gehört hat, wie wir das jetzt seit Jahrzehnten gewohnt sind. Wobei er das schon als Ausdruck der Zeit erkennt und anerkennt, nur er anerkennt es nicht mehr als Kunst. Ich meine, das ist ja, wenn man es umdreht, ein sehr moderner Standpunkt, dass man eigentlich einer Kanonisierung entkommen möchte. Zum Beispiel, dass er so manisch diese Begriffe Futurismus, Kubismus, Expressionismus, Dadaismus verwendet, die ja erst kurz davor mehr oder minder üblich wurden, das findet in meinem Denken kaum mehr statt. Also wenn ich an Kandinsky sehe, denke ich nicht Spätexpressionist. Das sind so Einschachtelungen, deren ich mich irgendwie verweigere. Und das war sozusagen in dieser Frühphase vielleicht der akademisch-journalistische Weg, das kategorisch begreifbarer zu machen, indem ich so Gruppen bilde als Impressionismus etc., angelehnt an Romantik und Biedermeier und was immer, ähnliche Begriffe. Wenn man weiß, wie später Begriff Barock eigentlich üblich wurde, kann man diese ganzen Klassifizierungen ja weiterhin relativieren. Also ich weiß, seit der nicht einmal Konzeptart ist halt für mich ein Begriff, an dem ich wahnsinnig hänge. Das sind so Hissbegriffe für gewisse Phasen, die ja eigentlich im Umgang mit bildender Kunst zum Beispiel kaum eine Rolle spielen. Also ich kenne keine Gespräche, wo wir uns darüber streiten. Man debattiert wirklich eher die einzelne künstlerische Leistung und nicht die Zuordnung, will ich sagen. Das finde ich eine Befreiung. Da war der arme Friedel noch verhaftet in dieser Kategorienbildung, die sich halt da herausgebildet hat. das werfe ich mir jetzt nicht vor, das war aber irgendwie der, ja, man hieß Begriffe der Zeit. Es ist ja, es hilft nicht sehr, den Picasso als Frühexpressionisten und was weiß ich, was ihn zu bringen, ja, das sind Anklänge. Aber das zum Beispiel spielt auch in meinen Künstlergesprächen praktisch keine Rolle. Aber das ist eher nebenbei. Weil Sie sagen, er sagt keine Kunst. Ein anderes tolles Buch, das ist Gott sei Dank jetzt schon auf Deutsch erschienen, habe ich aus London mitgebracht, voriges Jahr, vom ehemaligen British Museum Direktor Neil McGregor. Heißt jetzt auf Deutsch, eine Geschichte der Welt in 100 Objekten. Ein hochinteressantes Buch, prinzipiell, glaube ich, aus der Sammlung des British Museum. Zu 70% mir unbekannte Dinge, die ich vorher nicht gesehen habe, aus Sumerisch und da und Mongolisch und aus der ganzen Welt, wo jemand, ähnlich wie der Friedel, mit höchster Subjektivität an 100 Objekten die Weltgeschichte der letzten 40.000 Jahre abbildet und kommentiert. Das ist vor 2 Jahren auf Englisch erschienen, zeigt in seinem, im Zeitsprung von fast schon 100 Jahren durchaus wieder Analogien zum Friedel, also durchaus mit dem Mut zur Subjektivität, uns die Welt zu erklären anhand von gefundenen Artefakten, wo es überhaupt nicht primär um die Frage von Kunst geht. Deswegen fällt mir dieses Beispiel ein. Das sind irgendwelche interessante Tonscherben oder Statuetten, wo man die Urheber nicht kennt und sich fragen muss, passt das zu unserem Kunstbegriff, der ja tendenziell ja ein sehr europäischer ist und eigentlich mit Renaissance und Aufklärung sehr verbunden ist als Linie des Fortschrittes, über das man ja auch da nachdenken kann. Oder afrikanische Masken, die alle klassischen Künstler hoch interessiert haben. Das sind neue Blicke, die sich im frühen 20. Jahrhundert gerade in der bildenden Kunst angefangen haben oder vielleicht auch schon mit Gauguin und anderen, ganz von Erlebnissen her. Aber das wäre sozusagen meine Denkweise, dass man, wo der Friedel trotz seinem Ägypten- und Griechenland-Büchern, die ja auch zu erwähnen sind, hat er wenigstens schon den Mittelmeerraum im Kopf gehabt. Also heute haben wir die ganze Welt im Kopf zu haben und das ist gar nicht so einfach, die kulturgeschichtlich besser, Schritt für Schritt besser zu begreifen, was jetzt passiert, was früher passiert ist. Also diese viele Menge, dann relativiert sich auch jeder Kunstbegriff, weil das sind dann eben Artefakte und ästhetische Äußerungen und kann ich Gesänge und Tänze und was immer dazu zählen. Das kann man den Friedel durchaus als verwandten Denker sehen, soweit ich ihn kenne. Dieses überbordete auch Interesse an der Welt, das haben die Leute schon gehabt, aber das hat der Egon Erwin Kisch, um einen anderen zu nennen, auch gehabt. Der war in Russland und da und Kommunismus und Sowjet und dafür und dagegen. Und, das war schon sozusagen auch der dann im entsetzlichen endende Druck des Neuen, der da in den 20er Jahren so manifest war. Und, ich meine, man muss an Friedel denken, erstens ist seine Geschichte vom traurigen Selbstmord schon im März 38 ja, glaube ich, allgemein bekannt. Aber da hat die SA geklopft und der ist aus dem Fenster gesprungen, wie viele Leute wissen. Das ist schon auch ein Symbol für das Entsetzliche, was da bereits in Anfängen existierenden, unheimlich positiven Kräften verloren gegangen ist. In wenigen Jahren Umbruch einer Gesellschaft, wenn wir von Bildung geredet haben, von Friedel, also das bedrückt mich, wo ich jetzt auf Universitäten tätig bin, was heißt Bildung, war das allgemein ein so hochgebildetes Volk wie im deutschen Sprachraum in wenigen Jahren zu glühenden Rassisten und Nazis wurde und alle Universitäten sich gleichschalten ließen. Und das muss einem schon im Kopf bleiben, wenn man an Friedel denkt. Und der hätte sowieso in Österreich-Deutschland nicht überlebt, wenn er nicht rechtzeitig geflohen wäre. Und das schwingt, muss mitschwingen, wenn man sich über Friedel Gedanken macht. Und es ist, man darf diese Begriffe ja kaum erwähnen, aber heute wäre notwendig. Das waren Das waren ja alles unglaublich, die interessanten Kräfte waren total kosmopolitisch orientiert. Friedel sicherlich auch schon von seinen Texten her. Das war ja ein Feindbegriff der Nazis, Kosmopolit, erstaunlicherweise auch bei den Stalinisten war Kosmopolit auch das Feindbegriff, weil beide doch ihre hysterischen Formen von Nationalismus hatten. Da war Wien oder Berlin in kurzen Phasen ein Weltzentrum, das ist alles zerstört worden, nicht primär von jüdischen Menschen getragen, aber ja nicht nur von jüdischen Menschen. Also das kosmopolitische, internationale, das ist auch Stefan Zweig ist gegangen und solche Leute, nicht? Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen hat diesmal Christian Reder. Die nächste Ausgabe können Sie Donnerstag, den 29. Mai 2014, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.